wussten nicht, sie werden auf dem Weg zur Erde Himmelstränen in Weiß. Hier beginnt die Sage, denn an diesem Tage friert ein Junge im Eis. Augen wie zwei Sterne, so hell und klar, fliehen in die Ferne. Die Kälte naht, er ist fast verloren, gerade erst geboren, ahnt er nicht, was er kann. Doch sein leises Hoffen hat den Mond getroffen, er nimmt sich seiner an. Und er schwebt in den Wolken und er fliegt durch die Zeit, so schnell wie das Licht, hört den Atem des Meeres. Wenn die Farbe des Winds durch das Morgenlicht bricht, hijo de la luz. Lernt er das Geheimnis übersinnlicher Macht. Er kann Träume lesen und Herzen sehen, zaubert sich in Seelen, kann Schmerz verstehen. Er sieht Wünsche frieren, Menschen sich verlieren, spürt, wie sehr Liebe fehlt. Und mit Sonnenstrahlen kann er Hoffnung malen in den Lauf dieser Welt. Schwebt in den Wolken und er fliegt durch die Zeit, die so schnell wie das Licht, hört den Atem des Meeres, wenn die Farbe des Winds durch das Morgenlicht bricht.